Yeah. 이거 루스 루코 갱 멤버 플렉스 플렉스 루스 루코 갱 멤버 이거 예 플렉스 이거 갱 예 갱 이거 높은 건 전에 플러싱 많이 machen durch mein Kommen tappen Honey Tadis tippen in die Tassen guck sie schreiben Lucy Volker Rayu sacken Hauptficker also lecker packen weitermachen wie das Gold um Nacken deine Krieg krieg dick in Rachen viel reden aber leere Taschen Du fühlst dich gut, wenn du flexst und glänzt Wer nicht sagt, dass du weißt, ich kämpf Überausdruck, Digga, konsequent Wie die Hublot-Gold, Digga, Zeit hier rennt Du los, France, Digga, Haschisch brennt Doch Note mit dir teil ich kein Cent Loco Squad, Fulls of Gang Gang Suff in Barcelona, Luso, Casanova, Bunker Unterm Sofa, wie das Tag im Monat Lieg nach Bora, Bora, Puto, Gala, Boca Werden schneller, Kota, Digga, Maradona Nego flex, mein Messer, übertreiben total Und im Notfall, Bruder, kriegst du Schüsse, Bora Nego flex, mein Messer, übertreiben total Und im Notfall, Bruder, kriegst du Schüsse, Bora Guck, ich flex Puto, guck, du, ich flex Nego Bruder, guck du, ich flex, Nero Guck, ich flex, ich will dich nur gucken Ich sag, ich bin fresh Guck, ich flex, Bruder, guck du, ich flex, Nero Bruder, der Blogger macht das Der Pusher von nebenan wieder gepackt Wenn der Zeuge aussagt, muss er Jahre in Haps Bruder, ich flex, doch bereue keine Tat Nero, die Kugeln am Blocker hier fliegen Weil wie du schon mal hier die Chancen kriegen Nero, das Satter hier brennt, bist du wach bis um sieben Fick mal den Startlack, er will mich verbiegen Attack für Juve, die Baller Redest du zu viel, dann dreh ich dein Dach nah Trappen im Bando Flex Tadis im Club wollen Sex Ich und meine Jungs sind echt Trappen im Bando Flex Tadis im Club wollen Sex Ich und meine Jungs sind echt Loco Squad Trappen im Bando Flex Nero Guck ich flex Bruder guck zu ich flex Nero Guck ich flex Bruder guck